Man nannte dich gerne Fuchs auf der Flucht. Nun wirst du endlich nicht mehr gesucht. Requiescas in Pace, das ewige Licht, leuchtet dir bis zum jüngsten Gericht. Salbade, der Pfaff, Talat und Birett. Studio gebräunt, gestärktes Rochette. Über dem kostbaren Nico Resarg, im offenen, nassen Christengrab. Und Staub zu Staub die drei Schüppchen Dreck. Adieu, nun und Schluss und für immer weg. Adieu, nun und Schluss und für immer weg. Das hört und sieht sich verschlussig an, doch wenn er wieder entwischt ist, was dann? Und taucht wieder auf an irgendeinem Ort, macht Beute und rauzt rasch wieder fort, und die Betzen helfen ihm wieder so gern, und die Gläubiger lassen sich wieder betören. Wie oft hat man ihn fast gefangen, doch er fand immer wieder das rettende Loch. Was haben ihn die Meuten gehetzt und verbellt? Er hat sich dann einfach nur totgestellt. Er hat sich dann einfach nur totgestellt. Na, Fuchs auf der Flucht ist jetzt wieder so. Bist gar nicht im Sarg, sondern sonst irgendwo. Womöglich sogar bei den Trauernden hier. Vom Schrottplatz der mit der Pulle Bier. Oder sogar dieser feinere Herr. Bundesverdienstkreuz am Mantelrevers. Oder die Pelzmadonna vom Strich. Nein, hinter ihr, der erinnert an dich. Wie der mit der Hand so absichtslos leicht ihr eben über den Hintern streicht. Ihr eben über den Hintern streicht. Ich träume ja nur so vor mich hin. So möchte es sein, wenn ich dann dran bin. Den mit der Hippe reinlegen, das alte Gerippe, das wär doch mal was. Unsterblich mehr als ein Augenblick. Sich totstellen, Fuchs, verrat mir den Trick. Dass alle Welt in die Falle tappt. Bei Jesus hat es auch mal geklappt. Eine Handvoll Erde werf ich in die Gruft und hoff, du liegst da nicht drin, du Schuft. Und hoffe, du liegst da nicht drin, du Schuft.